Hallo Jürgen, du warst doch schon mal hier in meinem Garten, oder? Ja, hallo Jochen, grüß dich. Ja, du, ich habe es auch wieder leicht gefunden hier in deinem Garten. Uff, aber heute ist aber richtig auch heiß. Ja, das stimmt. Heute haben wir, glaube ich, den heißesten Tag hier des Jahres und des Augustes. Jetzt geht langsam die Sonne unter und es wird langsam ein bisschen gedämpfter. Vielleicht auch ein Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung, zu unserer Vorproduktion. Wir, das sind die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München 92.4 zu unserer monatlichen Sendung über Grundeinkommen. Was hast du dir überlegt, Jürgen? Du hast irgendwas dir ausgedacht. Du, ich habe mir gedacht, wir haben in den letzten 3 Jahren über 200 verschiedene Musikstücke von Künstlern gespielt, die wir von dieser Internetplattform Jamendo.com genommen haben. Da sind ja Künstler, die GEMA-frei zur nicht kommerziellen Nutzung ihre Musik zur Verfügung stellen. Und diese 200 Künstler haben wir ihre Stücke nie so richtig ausspielen können. Wir haben immer nur so ein Fragment daraus gespielt, so in der Länge von 2 Minuten. Und ich dachte mir, es wäre mal schön, diese Musiker auch mal zur Geltung kommen zu lassen und ihnen einen größeren Raum zu geben, mal ihre Stücke ganz auszuspielen und vielleicht auch so ein bisschen was zu diesen Künstlern erzählen. Also mehr eine unterhaltsame musikalische Sendung statt eine mehr nachdenkliche oder tiefgehende Grundeinkommenssendung, die wir ja sonst gerne machen. Naja, klar. Und dann ist ja auch das andere, diese Musiker haben uns etwas geschenkt. Sie haben unsere Sendungen belebt. Und da haben sie schon ein Recht darauf, dass wir versuchen, auch mal ihnen etwas zurückzugeben, denke ich mir. Wir schaffen sozusagen ein bisschen einen Ausgleich. Ja, ja, und als ersten Song habe ich einen sehr sommerlichen Song ausgewählt aus unseren 200. Und der Künstler heißt Robert Ateez. Ist ein Musiker, der kommt aus Spanien, genau aus Barcelona und macht ganz verschiedene Musikrichtungen. Und er schreibt über sich selber, dass er gerne einfach mit verschiedenen Arten von Tönen und Musikstilen spielt. Und sein Titel, der heißt Open Your Mind Reggae. Thank you. Ah, das ist doch richtig schön sommerlich, so ein Reggae. Der passt so richtig zu der Hitze. Ja, und immerhin aus Barcelona, der historischen Hochburg der Anarchisten. Das muss ja auch mal gewürdigt werden. Weißt du noch mehr von dem Sänger? Von ihm eigentlich jetzt sehr wenig, weil er jetzt gar nicht viel über sich schreibt. Bei ihm weiß ich nur erst seinen Künstlernamen zum Beispiel, dass er sich Robert Ateez nennt. Weißt du, was er sonst noch gemacht hat? Hat er sehr andere Stile auch gemacht? Der hat alles Mögliche ausprobiert. Der hat so, das dürften so um die 40, 50 Alben sein, die er da bei Jamendo eingestellt hat. Mhm. Wobei jedes Album nur so zwischen 1 und 3 Stücken hat. Aber trotzdem ist eine Riesenmenge insgesamt. Und die Alben heißen dann so interessant vielversprechend Old Town oder Caribbean Blue, Liquid Dreams, Randomizer. Also ganz verschiedene Sachen macht er. Er ist ganz unterschiedlich, was die Leute so über sich schreiben. Er hat auch ein sehr breites Musikspektrum, was er abdeckt. Pop, Reggae, Jazz, Rock, Techno, Elektronik. Also, das ist eine erstaunlich erstaunlich breite Bandbreite. Also auf Jamendo gibt es ja eine Riesenmenge von Musikern und Künstlern, die dort ihre Stücke hineinstellen. Was ich halt so erstaunlich finde, ist, natürlich gibt es viel einfache Qualität von Stücken. Und dann, und das ist das Faszinierende, was ich dann immer so dem nachgehe, wenn ich Musikstücke für unsere Sendung suche, ist so ein Musikstück, das eine gute Qualität hat, das was Berührendes hat, das wirklich so eine schöne Stimmung hat. Und die wähle ich dann gerne aus. Da geht es mir eigentlich gar nicht so drum, welche Richtung das ist. Ob das jetzt Pop, Rock, Jazz, Funk, Hip-Hop, Rap oder sonst irgendwas ist. Sondern einfach, dass es irgendwo eine inspirierende Gestaltung hat, in die man leicht und schnell hineinkommt und die eine schöne Stimmung oder eine passende Stimmung erzeugt. Und nach der wähle ich meistens das Stück aus. Das verstehe ich gut. Ich finde es bemerkenswert, dass wir diese Möglichkeit haben, so Qualitäten zu empfinden. Das ist schon, also da gibt es dann einfach ein Stück, was einen bis hin, dass einem die Gänsehaut laufen lässt. Oh ja, manchmal schon. Manchmal sitze ich wirklich da und manchmal tief berührt von so Musik. Ganz, ganz, ganz tief. Auch unser nächster Musiker, das hat mich sehr berührt. Das ist ein griechischer Musiker aus Thessaloniki. Und seine Musikrichtung beschreibt er als Folk, Soundtrack, Orchestral, Theater, Akkordeon, Theatrical, Ost. Und er hat ein Stück gemacht und sein Stück heißt In an Old Barbershop. No. Ja, es sind ja zum Teil Einzelkünstler, die das machen, die dann eben auch viel mit dem Computer arbeiten und vieles zusammenbauen. Mhm. Und dann sind es auch wirklich zum Teil mehrere Leute, Gruppen, die das Ganze machen. Und was ich wirklich erstaunlich finde, ich meine, die Musik kann man einfach kostenfrei benutzen. Ja, und da kommt mir manchmal so die Frage, von was leben dann solche Künstler? Genau, stimmt. Die Frage kam ja auch. Die müssen ja letztendlich eine Brottätigkeit haben, irgendeinen Broterwerb, damit sie den Raum dafür sich schaffen, um solche Stücke zu machen. Und ich finde es wirklich sehr berührend, mit welcher hohen Qualität da zum Teil Stücke gemacht werden. Und das ist auch so ein bisschen ein Spiegelbild für das, was eigentlich in der ganzen Musikszene läuft. Warum machen die Künstler das? Weil bei Künstlern eigentlich die Währung, um ins Geld verdienen vielleicht hineinkommen zu können, eigentlich die Beachtung, die Anerkennung ist, die Aufmerksamkeit. Und letztendlich versuchen sie natürlich eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Und die neuen Medien, IT-Technik, ob das jetzt MySpace, Yamendo oder sonst was ist, bieten natürlich die Möglichkeit, einfach Menschen Musik zur Verfügung zu stellen, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Man merkt, man wüsste gerne mehr von diesen Menschen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie auch zufrieden sind mit ihrer Situation, eine Erwerbstätigkeit zu haben und dann zu musizieren, etwas zu schenken. Also wirklich ein ambitioniertes Hobby dann, das eine Erfüllung gibt als Balance zu dem oder als Gegengewicht zu dem, zu einer Brottätigkeit vielleicht? Ja, weil manchmal habe ich so den Eindruck, vielleicht ist das auch charakteristisch für unsere Zeit, dass es nicht mehr so den Künstler gibt, den man verehren kann, auf ein Podest stellen kann, getrennt von den anderen Menschen, sondern dass das Künstlerische mehr verwoben ist mit dem täglichen Leben. Mhm. Was im Künstlerischen aber auch etwas geben kann an Verbundenheit mit dem normalen Leben, mit uns allen. Mhm. Sodass es mehr auch Teil des Lebens von uns allen werden kann. Wäre mal so ein Ansatz. Ja, vielleicht ist unser nächster Künstler auch so eine Person. Ich habe wieder einen Spanier erwischt. Er hat sich den Namen oder das Label gegeben gehabt, Dark and Shine. Er ist aus Saragossa, hat nur einen einzigen Song veröffentlicht, den ich aber sehr ansprechend finde. Und der heißt Changes in Me. Oh, lass es hören. I'm feeling it now, through my heart comes, and I give to you every day. I love the town when I wake up in the morning, and I know you can feel it too. When you get home at night alone and you feel sad, come on, baby, so goes down every time, every time you see my soul, you can feel the love. Sing me this song, you feel my soul. Look at the moon, I feel this groove. Es ist erstaunlich, dass einen manchmal auch Töne begeistern können. Also wenn die Melodie eine bestimmte Wendung nimmt, ja, die dann einfach klasse ist. Ich habe mal gehört gehabt, dass ein guter Song eine Überraschung drin haben sollte. Mhm. Dass er nicht ganz berechenbar sein sollte, dass das genau Menschen anspricht, wenn da was drin ist, was ihn überrascht. Ja, also von der Melodie her war das jetzt ganz klar der Fall. Ja, also sehr schönes Lied, finde ich. So eine Leichtigkeit und auch eine Botschaft, die er da mitsendet, ja, in seinem Song. Und auch sogar ein bisschen eine Nachdenklichkeit auch, finde ich. Ja, was Melancholisches ein Stück weit. Eine Fröhlichkeit und trotzdem die Nachdenklichkeit. Ja. Was auch gut zu diesem späteren Sommer passt, finde ich. Sonst hat der August auch was vom Reifen in sich. Ja. Hm. Die Ausformen. Und dieses Reifen, das hat eben auch was Nachdenkliches oder da fängt schon eine Wendung nach innen an, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch ein Prozess, den Künstler eigentlich auch durchlaufen, beschreiten, sowas dürfen, vielleicht müssen in dem künstlerischen Ausdruck, in der Entwicklung eines Stückes, sodass es in eine Reife hineinkommt, dass ihre Fähigkeit, ja, ihr Talent auch irgendwo zum Tage tritt. Und dafür braucht es auch ganz schön, glaube ich, Zeit und Muße, sich diesem Prozess zu widmen. Ich glaube, dafür braucht es eine ganze Menge, also auch an Bereitschaft, sich eigenen Schwächen zu stellen, an sich zu arbeiten. Und es ist ja interessant auch im Hinblick auf die Frage, was Menschen bewegt. Was bewegt Menschen, etwas zu tun? Ich meine, da sehe ich ja immer auch so die Brücke zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, weil man eben natürlich die Sorge haben kann, ja, wenn jeder einen Betrag bekommt, der die grundlegenden Bedürfnisse sichert, da tut ja keiner mehr was. Und jetzt trifft man da auf Menschen, die tun unter Umständen Jahrzehnte etwas, wofür sie vielleicht gar nichts bekommen oder nur ganz wenig materiell. Aber sie tun etwas, um ihre künstlerische Intention zu verwirklichen. Und sie werden immer wieder etwas finden, wo sie merken, oh, das ist jetzt aber noch nicht so, wie ich es haben will. Da fehlt noch etwas. Ich glaube, das ist unendlich. Also wir begegnen hier im inneren Anliegen. Genau. Einem inneren Antrieb, einem Streben, was auch immer, das, wie man es immer bezeichnen möchte. Und da ist natürlich sehr die Frage, ob wir nicht künftig in breiterem Maße auf diese Kraft setzen könnten. Also mehr Menschen sowas ermöglichen. Menschen etwas zu ermöglichen, aber auch in unserem eigenen Bewusstsein, was wir von uns selber halten und von anderen erwarten. Also dass wir einfach merken, da ist vielleicht ein Anliegen in uns. Manchmal muss es erst ausgegraben werden. Manchmal hat man es gar nicht so griffbereit. Aber es ist doch da. Ja, unser nächster Künstler ist vielleicht der Musikszene doch viel näher. Er ist nämlich professioneller Soundingenieur, so nennt er sich. Musikproduzent, Songwriter, Performer, Graphic Designer in Orange County, California. Oh, also ein Amerikaner. Und er nennt sich Asaf Production. Und macht ganz unterschiedliche Musikstücke, auch eine ganze Menge hat er schon veröffentlicht. Und das Stück, was ich jetzt mitgebracht habe, heißt Wash It Away. Okay, Wash It Away, genau. Time to rise from it. Where can I let go? going through drops. They hit the ground and bring a different tune. You can hear the sound, it must be coming soon. You see constellations, now not even the moon. Just Was ich mich so frage, ist, was würde ein Grundeinkommen für diese Menschen denn verändern? Naja, man kann auch sagen, für uns alle verändern. Ne? Also. Ja, vielleicht für uns alle. Oder auch, was würde es exemplarisch bei denen verändern? Was könnte es für uns dann für noch Nicht-Künstler oder Nicht-Künstler dann bedeuten? Also, ich denke, dass, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, dann, oder schon, vielleicht schon länger gäbe, dann hätte ich schon Interesse gehabt, phasenweise bestimmte Ansätze bei mir ins Künstlerische mehr zu verfolgen. Also zu malen, Musik zu machen. Einfach weil man weiß, man fällt nicht ins Bodenlose, ne, sondern man kann sich das auch leisten. Und insofern denke ich, dass das dem künstlerischen Ausdruck sehr förderlich wäre. Weil natürlich denke ich, beim Künstlerischen, da ist halt dieser Verwertungsgesichtspunkt des. Das lässt sich nicht so sicher vermarkten wie Margarine, wobei es bei Margarine auch Produktionsrisiken gibt, aber bei der Musik viel mehr. Man weiß nicht, was herauskommt und wem es gefallen kann. Ja, zum Teil dauern auch manche technische Entwicklungen auch ewig lang. Oder dass auch man technologische Entwicklungen macht, Konzepte entwickelt, die ihrer Zeit zu früh sind. So ist es dem Erfinder des Vorgängers des iPods gegangen. Der was Tolles entwickelt hat und Apple hat dann zum richtigen Zeitpunkt das einfach dann umgesetzt und er ist mehr oder weniger leer dabei ausgegangen, hat viel da reingesteckt gehabt, Zeit, auch Geld. Und was ich da gerade merke, ist, dass dieses Künstlerische eigentlich dann sehr nahe dem Unternehmerischen kommt. Und zwar jetzt mal im Unternehmerischen, wirklich mehr im Sinne des Begriffes, etwas unternehmen. Ja, das stimmt. Etwas machen. Jetzt gar nicht dieses Geld verdienen, Firma leiten und so weiter, sondern wirklich etwas unternehmen. Also im Leben etwas unternehmen, etwas anpacken, einem Impuls folgen. Ja. Mit einer gewissen Zielorientiertheit, etwas für die Menschheit in den Raum zu bringen. Jetzt könnte man sich ja fragen, ob nicht es schön wäre, wenn in jeder Arbeit auch etwas Unternehmerisches stecken würde in diesem Sinn. Und etwas Künstlerisches. Ja. Ja. Das klingt irgendwie viel stimmiger für mich als so einfach nur der Begriff Arbeit. Wenn ich zu dem Arbeitsbegriff so ein Element von unternehmerisch, von ein bisschen, also auch im Freiraum Gestaltung, so was Künstlerisches, so was Kreatives, Gestaltendes, Verspieltes zufüge, dann entsteht in mir eine Lust. Ja, klar. Und auch davon sollte man mal sprechen. Arbeitslust. Ja, aber ich denke, das ist nicht utopisch, sondern das hat eben was damit zu tun, etwas zu verwirklichen. Ein Wunsch, eine Idee. Und dafür dann auch vielleicht gesehen zu werden? Ja, auch. Oder das Gelingen zu erleben. Auch eine Rückmeldung von denjenigen, für die man es vielleicht auch gemacht hat. Klar. Ganz unterschiedlich dann. Das ist halt natürlich das Drama der abhängigen Beschäftigung, würde ich mal sagen. Dass man, da ist eine klare Rollenverteilung. Da hat einer eine Idee und die anderen sollen bitte dann das machen, was der eine da sich vorstellt, um diese Idee in die Welt zu bringen. Jetzt wäre es schon ein Fortschritt und ich denke, das bedingungslose Grundeinkommen könnte in diese Richtung hilfreich sein, dass eben jeder Mensch Unternehmer sein kann, seines Lebens. Und ja, da auch aus dem heraus sich durchs Leben bewegt, was ihn an Themen antreibt. Dem sind unsere nächsten Künstler auch nachgegangen. Die nennen sich Welcome to Ashley. Und ich glaube, das wird dir gefallen. Es wird nämlich jetzt ein bisschen rockiger. Okay, ja. Diesmal kommen sie aus Chicago, also wir gehen in den Osten. Viel sagen die Künstler gar nichts. Die haben überhaupt keine Informationen bereitgestellt. Einzig ist ein Bild, auf dem man vier Personen sieht. Der Titel heißt The Catbird Seed. War das was für dich? Ja, ich meine, ich bin ja nun kein richtiger Musikfreak, aber es hat mich schon ein bisschen sogar an David Bowie erinnert und so. Vielleicht sollte es das auch. Ja. Ich erinnerte mich, es gab mal in den Niederlanden eine Zeit, wo Schriftsteller relativ leicht Unterstützung bekommen konnten. Und es gab wirklich einen Boom an Schriftstellern. Wann war das gewesen? Ja, ich würde mal so sagen 70er, 80er Jahre. Holland hat sich dann jetzt ziemlich nach rechts oder ins Neoliberale auch entwickelt. So kommt es mir vor. Ich weiß also nicht, ob das immer noch so ist. Aber ich denke, da kann man schon sehen, dass die wirtschaftlichen Grundlagen wichtig sind für künstlerische Entwicklung. Jedenfalls war es auffallend, dass es wirklich eine Blüte gab holländischer Literatur. Manche wurden dann auch ins Deutsche übersetzt. Du hast ja richtig gesagt, dass es eben erstaunlich ist, dass Musiker oft eine ganze Anzahl Lieder machen. Aber es gibt ein Lied, was einen trifft, sozusagen. Was mich bei der Suche zum Beispiel dann anspricht und berührt, wo ich sage, okay, jawohl. Ja. Wo mit den ersten Takten ein Interesse sich weckt bei mir. Ja, und dann hatten wir auch noch ein bisschen versucht, das irgendwie zu fassen. Also, was macht es aus? Da hast du eben gesagt, da ist Freude ein Punkt, Lebensfreude, aber da ist dann immer auch so ein Punkt von Tiefe oder Traurigkeit. Ja, diese Mischung. Also das Lied war jetzt ja sehr fröhlich und trotzdem habe ich auch die Elemente des Schmerzes, nehme ich auch drin wahr, also diese Ambivalenz. Aber die Freude im Leben anbetracht von auch Anwesenheit von Schmerz oder man könnte es auch umgekehrt formulieren. Anbetracht Schmerz trotzdem die Fähigkeit, irgendwo optimistisch und trotzdem auch eine Zuwendung zur Freude finden zu können. Ja, und darin liegt ja vielleicht eben eine Entwickeltheit, eine Reife, dass man das halten kann, so diese Bandbreite von Erfahrungen, ohne in die eine oder andere Richtung davongetragen zu werden oder sich zu verlieren. Da finde ich die nächste Künstlerin auch sehr interessant. Die ist eine weibliche Rapperin. Aha. Etwas Seltenes. Sie ist Amerikanerin, wohnt in Pittsburgh. Und das Besondere bei ihr ist, dass sie Rap mit Spiritualität verknüpft. Die hat schon 6 Alben gemacht. Seit 7, 8 Jahren veröffentlicht sie Musik auf Yamendo, macht auch Konzerte, hat aber auch einen ganz normalen Beruf als Unternehmerin und schreibt Lieder und Texte, die sich mit Spiritualität und den Fragen der Erde, also Mutter Erde oder alles Mögliche befasst. Hat auch sehr schöne und tolle Videos gemacht, also mindestens 20 Musikvideos auch, die schön sind anzuschauen. Wie heißt sie? Die heißt Kaylee Mace. Und den Titel, den ich jetzt mitgebracht habe, der heißt Flying Caterpillar. Oh. Also das fliegende Raupe. Ja, stimmt. Die sich damit beschäftigt, dass die Raupe und der Schmetterling dieselbe DNA hat. Mhm. Und was das vielleicht irgendwo mit den Potenzialen des Lebens vielleicht auch in Verbindung steht. Mhm. 97% of our DNA is unexplained by science. They call it junk. A caterpillar and a butterfly have the same DNA. Now tell me, can you feel that funk? Just when he thought his life was over, earth roamer, many legs, one head, wrapped himself up over and over, determined to no longer walk the dead. Was fairly certain there was nothing left, encased in curtain, took one deep breath. Happening to me, probably happening to you. I'ma tell you a story, and I promise that it's true. Darling, you know what you gon' do? Hop in your cocoon and speak through your moon. The light's coming soon, we're all about to bloom. There is space to make room, that a wish could come true. Hey, hey, put your hands up and let me hear you. Caterpillar and a butterfly have the same DNA. babies that were born. I see with a new way to live, there was more yet to give. I don't know about you, but I can relate to a state. I have sewn up my case and I patiently wait for my wings to erase all the internal hate so I can conquer the state. Fool those who are exactly the same that I chose. Other than name, other than body, we all have a story written kind of sloppy. Looking glass is broken, the matrix unplugged. Prophecy's been spoken, it's undone. Come up from your dungeon, look up at your son. We've been waiting for a savior, when in fact, we are the ones. You know what you gon' do, hop in your cocoon and speak through your moon. The light's coming soon, we're all about to bloom. There is space to make room that a wish could come true. Hey, hey, put your hands up and let me hear you say, a caterpillar and a butterfly have the same DNA. Hey, hey, put your hands up and let me hear you say, a caterpillar and a butterfly have the same DNA. Hey, hey, put your hands up and let me hear you say, put your hands up. A caterpillar and a butterfly, put your hands up, have the same DNA. Hey, hey. Na, das hat ja auch was sehr Ermutigendes, ne? Finde ich. Also ich denke, sie will uns auch ermutigen. Denke ich auch. Sie will uns zum Nachdenken anregen, auf eine sehr leichte Weise. Und ja, sie setzt auch einen schönen, netten Akzent. Also sie beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Weiblichen und mit den Bereichen auch der Wiedergeburt. Stimmt. Solche Themen sind bei ihr alle vorhanden. Und Transformation ist für sie auch ein wichtiges Thema. Also obwohl ich nicht so viel verstanden habe, habe ich so einen Eindruck, da steckte für mich so eine Botschaft drin. Also selbst wenn man sich im Leben mal wie eine Raupe vorkommt, die nur so langsam, relativ langsam durch die Gegend laufen kann und vielleicht gar nicht so schön ist, so steckt in uns allen doch auch ein Schmetterling sozusagen, etwas Strahlendes. Also ein Potenzial, ja. Das man gar nicht vermutet, wenn man die Raupe sieht, die genau. Ja so plump daherkommt und die Blätter herunterfrisst und sich verpuppt, und dann sieht man erst, kommt erst die Blüte und die Schönheit zutage. Ja. Die Schönheit, das, also das vielleicht, für das man in die Welt geschickt worden ist, als Lebensaufgabe. Ja. Ich würde mal sagen, dass das in uns allen steckt, so ein strahlender Schmetterling, und gelegentlich können wir ihn mal besuchen sozusagen, oder er erscheint und erinnert uns an uns selber. Also ich finde sie sehr außergewöhnlich als Musikerin. Von dem, was sie macht, Rap und Spiritualität verbinden, ist ja sehr ungewöhnlich. Und wow, also ich finde es richtig ansprechend, was sie da schafft. Ja, und es hat auch für mich eine soziale Seite, weil indem sie dieses Medium nimmt, indem sie sich auf diese Weise ausdrückt, kann sie ihre Inhalte auch zu Menschen bringen, die ganz woanders stehen, die wir mit einem Gedicht vielleicht nicht unbedingt erreichen würden. Ja. Auch ein Künstler, den ich mal so entdeckt habe in den ganzen Suchen und die ganze Sendung nur mit ihm die Musik genommen hatten, ist ein russischer Komponist, Pianist, Arrangeur, der sich Kai Engel nennt. Einen deutschen Namen gewählt hat. Er heißt aber ursprünglich Anton Fetchenkov, und der macht Musik sehr etwas klassischer Art insgesamt. Spielt Piano in einer wunderbaren Art und Weise und hat sehr illustrierende Musik, also die auch zum Beispiel sehr für Bilduntermalung auch sehr schön geeignet ist. Hören wir mal an? Ja, gern. Titel heißt auch schön. Der heißt The Moments of Our Mornings. Ja, erstaunlich, weil es relativ sparsame Mittel sind. Ne? Das ist kein einfach großer Piano oder ein Flügel. Ja. Aber mit einer Schönheit von Spiel, wie er spielen kann. Wow, das ist Meisterschaft. Der ist sehr jung noch. Ja, und diese Sparsamkeit, die tut manchmal richtig gut. Das ist kein Riesenorchester oder so, sondern es ist eigentlich eine große Klarheit. Mhm. Erstaunlich, wenn man solche schönen Werke und Stücke in Jamendo entdeckt, die man ja nirgendwo sonst irgendwie hört, weil sie noch nicht erfolgreich sind, diese Musiker. Vielleicht werden sie es noch, vielleicht auch manche nie. Wobei ich ja mir denke, wer so schön singen kann, der ist schon erfolgreich. Also, das ja. ist ja enorm. Vielleicht nicht kommerziell erfolgreich, das ist natürlich das andere Dilemma. Und gerade im Kunstgeschäft gibt es wenige, die sehr, sehr viel verdienen und viele, die von ihrem Schaffen, von ihren Werken, von ihrem Tun gar nicht existieren können. Da ist die Schere sehr breit. Und deswegen ist natürlich so eine Idee wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, tritt das sehr klar in den Raum hinein. Ja, weil man kann sich ja fragen, was passiert denn mit Musik, mit Malerei, wenn es als Ware behandelt wird, ne? Ja. Und es passieren wirklich Grotesken. Also, wie heißt das? Art Basel, glaube ich. Ja, also, das ist so eine, ich finde, im Malereibereich. Ja. Es gibt ja auch viele Künstler, die diesem Anspruch, diesem Druck, dieser Energie des Musikgeschäftes, die hoch erfolgreich sind, gar nicht standhalten können. Also für mich fallen jetzt spontan Leute ein wie Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley. Da ist die Frage, können diese Menschen noch wirklich aus sich heraus schaffen und Künstler sein und schöpfen? Oder geht es dann wirklich nur noch um Vermarktung und Geld verdienen? Da geht es eigentlich dann vielleicht auch verloren. Zumindest ja. Der Mensch. Ja, ich denke, dass da eine große Spannung darin steckt, zwischen dem, künstlerisch etwas verwirklichen zu wollen, etwas in die Welt bringen zu wollen und dem, finanziell erfolgreich sein zu wollen. Ich denke, dass es schwer ist, das immer wieder auszutarieren. Und Kunst und Leben soll ja auch unabhängig von finanziellem Erfolg auch möglich sein. Und wenn die Schere so breit ist zwischen dem zerreibenden, hocherfolgreichen Stars und den anderen, die keine Beachtung bekommen, dann ist das natürlich eine sehr riskante Lebensform in beide Richtungen. Beide geben nicht wirklich Raum, sich zu entfalten und zu leben darin. Ja, und unterschwellig klingt für mich schon so einem Thema immer Beuys mit, jeder Mensch ein Künstler. Und so diese Frage, ob das Künstlerische nicht zu allen Menschen gehört, ne? Ein Aspekt ist, der für alle bedeutsam sein kann. Und ob da nicht ein Zusammenhang besteht zwischen dem, dass so viele Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, sich als Künstlerin, als Künstler zu erfahren und dann dem, dass eben Kultfiguren erscheinen, auf die sozusagen dann die anderen ihre künstlerischen Interessen projizieren. Es kommt einem ja so vor, wenn wir so darüber sprechen, als ob das Thema des Künstlerischen damit immer ein existenzielles Risiko eigentlich verbunden ist. Mhm. Ist es wohl. Risiko in verschiedener Richtung, ne? Auch in der, dass man etwas von sich selber in die Welt bringt, dass man sich zeigt, dass man dadurch verletzbar wird, tangierbar wird. Ja, also viel Spaß beim Entdecken Ihrer künstlerischen Seite in Ihrem Leben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, genau. Gut, dann haben wir jetzt noch die Tipps, Termine und Hinweise, wie immer zu Ende unserer Sendung. Da wäre zum einen mal das 62. BGE-Café. Das wird voraussichtlich am 5. September stattfinden. Der Ort, bisher war es immer im Rubin Phoenix in der Müllerstraße, aber ich glaube, da muss jetzt ein neuer Ort gesucht werden, weil das immer mehr zur Bar wird, die Taxi-Überschließung nicht hat. Also da einfach bitte auf unserer Homepage nachschauen, wo das jetzt dann stattfindet. Dort werden wir das dann bekannt geben. Das findet eben dann wahrscheinlich von 13 bis 15 Uhr statt am Samstag, den 5. September. Die Gruppe Paradigmenwandel in der Münchner Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen trifft sich am 2. September wieder in der Nikolaistraße 17 ab 19.30 Uhr. Sie können uns auch wieder treffen auf dem kommenden Corso Leopold, der am 12. und 13. September stattfindet auf der Leopoldstraße. Da freuen wir, Ihnen zu begegnen. Am Freitag, den 18. September, machen wir eine Premiere. Wir entrollen die Bodenzeitung, und zwar in der Fußgängerzone zwischen der Michaelskirche und dem Richard-Strauss-Brunnen. Und zwar schon ab Mittag. Also ich denke, das geht schon 14 Uhr los bis 20 Uhr. Die Bodenzeitung ist eine Herausforderung. Ich denke, da geht es im Wesentlichen um die Frage, was würden Sie arbeiten, wenn Ihr Einkommen gesichert wäre? Und die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 17. September um 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine-Welthaus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude. Und den Raum finden Sie wie immer im Aushang. So, und weitere Hinweise, Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Sie können uns auch eine E-Mail schicken. Und zwar an radio@bgemuenchen.de. Wenn Sie Gefallen an einigen der Musikstunde gefunden haben, wir werden auf unserer Homepage auch die Interpreten, die Titel und die Links zu Jamendo Ihnen in einem Dokument zur Verfügung stellen. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kultur Impuls Grundeinkommen auf LoRa München. Am Mikrofon waren heute Jochen Balzer und Jürgen Greiner im Garten. Im Garten bei Jochen. Die Wiederholung der Sendung auf LoRa hören Sie am kommenden Mittwoch, den 2. September um 9 bis 10 Uhr auf DAB+. Unsere nächste Sendung hören Sie am 23. September, wie gewohnt um 19 Uhr hier auf LoRa. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Im Hintergrund hören Sie den Titel Cajita von Bioden, ein Künstler aus Spanien, genauer gesagt aus der Stadt Ciudad Real. Schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Cuerpo congelado que esconde la pasión. Pasa el tiempo. cuerpo con tus manos. Se define tu retrato, impecable luz la de tu canto. Línea continua ondulada hacia abajo. Sigues brillando, sigues brillando. Sigues brillando. La cajita de cartón dorado que resguarda el corazón y el frío. Una vez parece estar brillando y otra vez estar dormido. Una cajita de cartón dorado que resguarda el corazón y el frío. Y alguna vez parece estar brillando y otra vez estar dormido. Y otra vez estar.